Alles gut, alles fresh, alles easy, alles top. Alles schlecht, alles Dreck, alles fit mal dein Kopf. Alles wird, alles muss, weil jeder Fehler nur stoppt. Wenn es nicht in Ordnung geht, weiß dein Karma nicht Gott. Alles neu, alles krass, krank, aber sick. Dieser Raum, dieses Mic, diese Zeit, dieser Trip. Diese Line, diese Zeit, diese Bar, dieser Shit wird präsentiert vom Kabinett, injiziert durch den Stift. Ist ja lustig, was sie täglich über mich erzählen. Interessiert mich nur so überhaupt. Nana nebenbei erwähnt, was mich quält oder grad tangiert. Wie das weißt du nicht, okay, das ist normal, wenn deinem Horizont die Weite fehlt. Alleine wie du durch die Gegend gehst, ist der Beweis an sich. Mann, sowas bild ich dir nicht ein, du hoffst, dass es dich nicht erschlägt. Fakten sprechen Bände, zerreißen dich, spuck rein in deine Hände. Doch am Ende bist du leider nichts. Schau dir einfach zu, wie du dein Leben selber fixst. Mache in der Zwischenzeit eine Reise mit dem Zweiten. Ich bin 24-7 mit Musik vereint. Scheiß auf Klicks, feier außer mir noch mich, denn nur mein Ego zählt. Halt jetzt deine Fresse, ich hör gerade meinen Shit. Deiner ist wie Druckablassen, zu viel heiße Luft und da komm mit meinem Rap, nope, das ist nicht drin. Du bist einfach kein Timberland oder Dr. Dre mit diesem Kranken. Alles gut, alles fresh, alles easy, alles top. Alles schlecht, alles Dreck, alles fick mal dein Kopf. Alles wird, alles muss, weil jeder Fehler nur stoppt. Wenn es nicht in Ordnung geht, weiß dein Karma nicht Gott. Alles neu, alles krass, krank, aber sick. Dieser Raum, dieses Mic, diese Zeit, dieser Trip. Diese Line, diese Zeit, diese Bar, dieser Shit wird präsentiert vom Kabinett, injiziert durch den Stift. Komm, angerieselt wie der Sandmann, komm über dich. Im Traum verkampft Verstand an. Du verzockst die Sympathie, spiel ein Satz, alles auf Karten. Deine Frau, Haus, Wagen und der Hund sind schon da. Alles meins, glaubst du nicht, Alter, das ist kein Witz. Kein schlechter Bluff, zu hoch gepuckter Dschungel. Wie gewonnen, so zerronnen, doch für dich ist Rebuy möglich, dieses Glück. Junge, nenn ich Ironie. Und genau die Junge schicke ich per Licht ins Dunkel. Zeichne Gedanken auf Schatten, halt den Atem an, junger Mann, hör. Sie schreien deinen Namen, Künstler kommen, Künstler gehen, man, sie kennt mir unter Sklaven. Man verliebte sich zu schnell, zum Schluss klappt eine Band, der eine Song, der eine Text, er glänzt noch, wenn er aus der Seele brennt. Doch die Farbe ist nicht echt, dieser Vogel flog das Fenster in den Kopf, nun ist er weg. Alles gut, alles fresh, alles easy, alles top. Alles schlecht, alles Dreck, alles fick mal dein Kopf. Alles wird, alles muss, weil jeder Fehler nur stoppt. Wenn es nicht in Ordnung geht, weiß dein Karma nicht Gott. Alles neu, alles krass, krank, aber sick. Dieser Raum, dieses Mic, diese Zeit, dieser Trip. Diese Line, diese Zeit, diese Bar, dieser Shit wird präsentiert vom Kabinett, injiziert durch den Stift. Alles gut, alles fresh, alles easy, alles top. Alles schlecht, alles Dreck, alles fick mal dein Kopf. Alles wird, alles muss, weil jeder Fehler nur stoppt. Wenn es nicht in Ordnung geht, weiß dein Karma nicht Gott. Alles neu, alles krass, krank, aber sick. Dieser Raum, dieses Mic, diese Zeit, dieser Trip. Diese Line, diese Zeit, diese Bar, dieser Shit wird präsentiert vom Kabinett, injiziert durch den Stift.